Sprich, betet zu Gott oder zu Rahman. So lautet der Vers, wenn man die englische Übersetzung von Abdallah Yusuf Ali sinngemäß ins Deutsche überträgt. Etwas anders lautet der Vers in einer englischen Koranübersetzung von 1975. Dort heißt es: Sprich, betet zu Allah oder zu Rahman. Ist es richtig, das arabische Wort Allah mit Gott zu übersetzen? Oder ist Allah ein Eigenname, der beibehalten werden muss? Es ist das Argument vorgebracht worden, eine Übersetzung von Allah sei nicht angebracht. Schließlich würde man ja auch nicht den Namen Mohammed mit einer, der gepriesen ist, übersetzen. Dem Koranausleger Al-Qurtubi aus dem 13. Jahrhundert zufolge ist die Mehrheit der Gelehrten der Ansicht, dass es sich bei dem arabischen Ausdruck Allah um eine abgeleitete Bezeichnung handle. Uneinig war man sich, wovon sie abgeleitet ist. Manche seien der Ansicht, so Al-Qurtubi, Allah sei zusammengezogen aus dem Artikel Al und dem Wort Ilah. Auf Deutsch würde Allah dann bedeuten, der Gott. Andere seien der Auffassung, Allah sei aus Al und Willa zusammengezogen und bedeute derjenige, der einen benommen macht und verwirrt. Schließlich verwiesen einige Gelehrte auf Al und La mit der möglichen Bedeutung der Hohe. Vielen Muslimen liegt die Frage sehr am Herzen. Saudi-Arabien förderte den Druck einer modifizierten Koranübersetzung von Abdallah Yusuf Ali, in der das ursprüngliche Wort Gott durch den Eigennamen Allah ersetzt wurde. In Malaysia ist es Nicht-Muslimen verboten, in Veröffentlichungen Allah in arabischen Buchstaben zu schreiben. Ein solcher Besitzanspruch erscheint insofern absurd, als dass der Koran Allah an keiner Stelle als neu offenbarten Namen einführt. Vielmehr geht der Koran davon aus, dass die mekkanischen Heiden, die die ersten Empfänger des Korans sind, schon genau wissen, auf wen sich der Name Allah bezieht. Zudem dokumentieren vorislamische Inschriften, dass christliche Araber den Begriff Allah als Übersetzung des griechischen Ausdrucks Hotheos, also der Gott, verwendeten. Ferner ist Allah das Wort, das üblicherweise in arabischen Bibeln benutzt wird, wenn im Originaltext Elohim oder eben Hotheos steht. In der Vergangenheit pflegten christliche Autoren zu sagen, Muslime beteten Allah an. Sie wollten damit zum Ausdruck bringen, dass Muslime irgendeiner nicht recht verstandenen Gottheit dienten, die dem Schöpfergott der Christen und Juden unterlegen sei. Jüngst wurde ein Fakultätsmitglied des Wheaton College, einer prominenten evangelikalen Hochschule in den USA, suspendiert, weil es erklärt hatte, Christen und Muslime beteten zum selben Gott. Umgekehrt beharren aber auch muslimische Autoren häufig darauf, sie würden Allah anbeten, womit sie einen genau entgegengesetzten Anspruch markieren, nämlich, dass sie den Eigennamen des Schöpfers kennen würden, wohingegen Christen und Juden eine falsch verstandene, unterlegene Gottheit anbeteten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Übersetzung von Allah mit Gott einer universalistischen Haltung entspricht, einer, die von der Ähnlichkeit und Vergleichbarkeit der Weltreligionen ausgeht. Dagegen entspricht die Beibehaltung des Begriffs Allah als Name einer exklusivistischen Haltung, welche die Unähnlichkeit der Religionen betont. Aus der Perspektive eines Wissenschaftlers und Historikers neige ich dazu, die Übersetzung Gott zu bevorzugen. Hören wir uns daher zum Abschluss den erläuterten Vers noch einmal in der entsprechenden Version an. Sprich, betet zu Gott oder zu Rahman, bei welchem Namen ihr ihn auch immer ruft. Ihm gehören die schönsten Namen.